Herzlich willkommen bei der AG Geldordnung und Finanzpolitik zu unserer heutigen Sitzung am 27. November. Ich tragt euch mal schön in die Mitgliederliste ein, dass ihr da seid. Ich würde mich als Versammlungsleiter für heute anbieten. Das war klang nach Zustimmung. Will noch jemand, ist noch jemand irgendwie dagegen? Sehr gut, dann machen wir das einfach so. Eine Aufnahme macht der Rudi. Wortmeldung können wir hier im Chat machen, glaube ich. Protokoll letzte Sitzung, beziehungsweise Aufnahme, weiß ich gar nicht, was ist denn das für eine Aufnahme, Rudi? Gab es da eine Aufnahme? Ja, ist nicht von der letzten Sitzung, sondern von der vom 13.11. haben wir noch nicht verabschiedet, Protokoll und Aufnahme. Was, so lange haben wir schon keine Sitzung mehr gemacht? Ja, eine Woche war ja letzte Woche Pause. Richtig, stimmt. Jetzt, wo ich das Protokoll sehe, das war vorletzte Woche. Also vorletzte Woche. Irgendjemand was dagegen? 3, 2, 1. Scheint nicht so. Liest du überhaupt, was da geschrieben wird? Was möchtest du, Dude? Ich habe gefragt, ob du liest. Kandidaten haben sich im Text gemeldet, zum Beispiel. Du scheinst es gar nicht zu lesen. Ich weiß nicht, was du möchtest. Rede doch einfach mit mir. Hörst du überhaupt mein Audio? Ja, deswegen. Sage doch bitte, was du möchtest. Du hast doch gefragt, ob noch andere Kandidaten um die Sitzungsleitung kandidieren. Und da steht im Text was drinne dazu. Das hast du ignoriert oder gar nicht gelesen. Ich habe dich gelesen. Du möchtest Sitzungsleitung machen. Ja, ist ja kein Problem. Kannst du auch gern machen. Bitteschön. Aber wenn du willst, wenn du es statt meiner Meinung übernehmen möchtest, können die anderen ja was dazu sagen oder wie auch immer und dann geht's los. Wir mehrere Vorschläge haben, dann sind wir ja gezwungen abzustimmen. Meinungsbild, ja. Also möchtest du machen, Dude? Ja, selbstverständlich, sonst wird's da nicht stehen. Ich dachte, du hast mich absichtlich ignoriert. Nee, ich hab's jetzt nicht mitgekriegt. Wo steht es denn überhaupt? Hier im Chat, im Mammelchat. Ach, da. Ja, lass uns das schnell machen. Aber sollen wir das von oben runter abfragen oder wie sollen wir das machen? Zeile Zeile 34, 34, 35. Ah, super. Ja, warum nicht? Das wäre doch, finde ich im Moment gar nicht so schlecht. Also, lass uns abstimmen. Ja, gibt es noch andere Kandidaten? Also wie gesagt, ein Kandidat wurde ignoriert. Wir sollten vielleicht, du hast ja nur eine sehr kurze Kandidaturzeit offen gelassen, von vielleicht 2 Sekunden maximal. Also möchten andere Kandidaten SL übernehmen? Naja, Fünf normalerweise ist es mindestens. auch bei uns Standard, dass normalerweise immer einer übernimmt. Das ist keine Machtposition oder irgendwas. Insofern gibt es da eigentlich nie ein Gerangel, sondern das ist eher so, dass einer sagt, gut, ich opfer mich und mach das diese Woche. Also es ist jetzt nicht so, dass das in irgendeiner Form großartig umstritten wäre. Haben wir es alle Außerdem hast du dich doch jetzt abgestimmt? durchgesetzt. Wer hat noch nicht abgestimmt? Welche Ich Zeile? habe noch nicht abgestimmt. 34, 35. Im Mittwochs-Mumble-Pad, Zeile 34. Wer noch nicht abgestimmt hat für das eine oder für das andere, der ist dann neutral und enthält sich. Also kann man auch bei beiden plus einschreiben, das hat den gleichen Effekt. Oder ist es verwirrend? Also wir haben keine Approval gemacht, oder? Bei Nein. zwei Kandidaten. Wenn ihr bei beiden eintragt, das ist auch okay. Ist egal. Gut. 10 Sekunden noch. Wer noch will, hat noch nicht. Zeile 34, 35 im Pad. Das ist nochmal eine saubere demokratische Abstimmung. Die findet man auch nicht überall in der Piratenpartei. Ja, und ich kann dir auch die Meinung geben, warum ich also für Wische abgestimmt habe. Das möchte Nee, ich doch nicht mehr in der gerne Abstimmung, hinzufügen. bitte. Du willst doch nicht in die Du siehst doch Abstimmung jetzt rum, eingreifen. oder? Na, Du willst doch nicht rum. Wenn jetzt alle fertig sind, dann zähle ich mal zusammen, wenn ich es darf. So, jetzt ist er rum. Okay, dann darf ich jetzt ganz schnell loswerden, GM Magnus Carlsen, also Dude und so. Ne, also ich hätte dich auch da unten, also ich hätte für ja gestimmt, wenn nicht der Antisemitismus kommen würde, aber der kommt ja garantiert von dir. Und darum sehe ich da wieder größte Befürchtung, leider. Könnten wir einfach die Sitzung machen? Ja, genau, was war das für ein Statement jetzt hier? Also was das gerade soll, war ich auch nicht, Paul. Ja, gut, ich mach denn mal Voitor. Ja. Ich verwahre mich gegen den Vorwurf mit A, der mit A anfängt, wo ich überhaupt, also ohne jegliche Grundlage, das ist, also. Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen machen wir auch weiter. Wie gesagt, Aufnahme macht Rudi, Protokoll, wie immer, alle ein bisschen was mitschreiben. Rudi ist so nett und überträgt es ins Wiki. Richtig? Habe ich so eingetragen schon, ja. Sehr gut. Dann offene Aufgaben, Projekte. Möchte jemand was zu einer Sache, die da in dem Patch steht, sagen? Heute 1 scheint nicht der Fall. Dann haben wir heute ja nicht allzu viele Tops. 3 bis jetzt, 4, warum auch immer. Möchtet ihr darüber abstimmen oder von oben nach unten durchgehen? Bitte Kommentare jetzt. Von oben nach unten, Tim. Von oben nach unten. Ich bin auch für oben, von oben nach unten. Wortmeldung bitte hier im Mumble-Chat. Gut, wenn niemand was dagegen hat, dann würden wir es von oben nach unten machen. Und dann ist Top 1 Koordinatorenwahl 2013-2. Bitte schön, Rudi. Ja, selbsterklärend. Ich habe es ja auch schon über die Mailingliste geschickt. Wir haben im Dezember steht die turnusmäßige Koordinatorenwahl an für die Position von Patrick und von mir. Und weder Patrick noch ich möchten wieder antreten. Ich habe ein Pad dafür aufgemacht. Ich habe es über die Mailingliste geschickt. Bitte eintragen dort die Kandidaten. Ich werde dann nächste Woche am 5., glaube ich, werde ich dann die Wiki-Abstimmung starten. Ja, ich möchte auch was dazu sagen. Da kann man jetzt schon mal so Meinungsbilder rein tippen mit plus 1, wie man da gerne unterstützt, gerade wenn wir heute mal 15, 16 Leute hier zusammen haben. Ja, ich habe mit einigen noch gesprochen, also mit Axel und mit Bene, und die haben beide sich bereit erklärt zu kandidieren. Und ich würde gerne hier in der Sitzung auch noch den Thomas fragen wollen, der bisher nur vorgeschlagen ist, ob er auch kandidieren würde. Ja, würde ich gleich darauf antworten. Ich habe es mir diese Woche überlegt und ich würde es auch machen. Ja, ich kandidiere ebenfalls als Koordinator. Dann trag dich bitte in das Pad mit ein. Ja, oder jemand schlägt vor, ne? Also bei mir, Pet muss ich erst suchen. Also wenn Piratus beigeht und sagt, schlage vor, Axel, dann soll er das mal eben tun. Ja, ich schlage Axel vor. Hat er schon gemacht, steht ja schon alles drin. Das Pet muss er nicht suchen, steht in Zeile 61 von unserem heutigen Pet. Also man kann sich da auch selbst eintragen, da muss man nicht nur vorgeschlagen werden, das bloß an Dude. An der Stelle möchte ich gern Axel noch vorschlagen. Es ist eingetragen, ich guck mal nach. Axel steht schon drin. Wichtig ist nur, dass diejenigen, die vorgeschlagen sind, irgendwie Zeichen geben, dass es okay ist. Gibt es ein Problem damit, wenn wir die zwei Vorschläge, die jetzt durchgestrichen sind, aus dem Pad streichen? Oder gibt es da Gegenrede? Ich würde stehen lassen. Drin lassen. Im Moment stehen lassen. Erst wenn es am 5. zur Abstimmung kommt, dann dürfen sie raus. Ansonsten genau. Kommen die wieder rein. Genau. Wir nach unten schieben. Unwesentliche zum Schluss. Ja, so lange ist das Pad nun auch wieder nicht. Also gut, ja, da ist alles geklärt. Das ist der ganze Bildschirm aus. Also mein Ego erträgt das, bitte schreib's nach unten. Jude hat mehr Zustimmung als ich, als meine eine. Tja, scheiße, Stefan, ne? Ja, irgendwas läuft dir echt schief. Ja, da muss man dein Bildschirm doch mal ab. Arbeiten. Es war noch gar keine offizielle Abstimmung. ja, ist ein Meinungsbild und wir sind ja nur eine beschränkte oder Zahl von Leuten hier. Genau. Ansonsten, wie läuft's vielleicht weiter, Rudi? Kannst du vielleicht den Fahrplan zeitlich nochmal sagen für die Koordinatorenwahl? Steht in dem Pad, aber ich kann es trotzdem nochmal gerne sagen. Am 5.12. werde ich die mittags um 12, nee, Quatsch, abends werde ich die Wahl beginnen im Wiki, werde es dann über die Mailingliste publizieren und am 11.12. um 12 Uhr mittags endet sie dann. Der erste Durchgang auf jeden Fall. Und der Verfahren ist so wie immer. Also zunächst eine Akzeptanzwahl und dann die meisten haben, nochmal. Es sei denn, es sind schon zwei, die sowieso zwei Drittel Mehrheit haben, dann sind sie es automatisch. Wunderbar, danke. Dann würde ich jetzt, wenn niemand jetzt was dagegen sagt, zum nächsten Top übergehen. Dann bitteschön, Michael, glaube ich. Genau, ich habe mit Interesse gelesen, was unser Papst momentan zum Problem im Kapitalismus zu sagen hat und auch zur Rolle der Kirche da natürlich, und fand, das wäre eigentlich ein ganz guter Aufhänger, um jetzt quasi tagesaktuell einen Artikel dazu zu schreiben, und wollte fragen, wer da Interesse hätte, sich vielleicht morgen zusammenzusetzen, um so einen Artikel zu schreiben zusammen. Ich finde das auch sehr interessant. Es ist sozusagen, es ist schon für so eine Organisation halt wie die katholische Kirche, die absolut die Befreiungstheologie bisher jetzt aktiv und proaktiv bekämpft hat, ja, ist das schon also eine gewaltige Verschiebung, also ein tektonischer Bruch, kann man sagen. Und das ist ein Artikel wert, auf jeden Fall, denke ich auch. Rudi, bitte. Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also wenn man, glaube ich, einen Artikel schreiben sollte, dann vielleicht über den Koalitionsvertrag, der heute gemacht wurde, und nicht über irgendeinen Papst, der irgendwas über Kapitalismus erzählt. Ja, kurz zum Koalitionsvertrag gab es auf den Nachdenkseiten ja einige Beiträge, Wolfgang Lieb und Jens Berger. Und was mich gewundert hat mit dem Papst Franziskus, dass da doch sehr viele kritische Stimmen da gegen den Papst sind. Also können den, ich glaube, den Katholizismus an für sich gar nicht ausstehen oder total abwegig. Zumindest bei mir auf der Facebook-Seite aus meinem Facebook-Kreis da viele Kommentare ab. Also dass ein Befreiungstheologe an der Spitze der katholischen Kirche steht, ist ein Kulturbruch für die Katholiken. Ja, das muss man, das ist eine Ex. Es ist schon ziemlich hart. Das muss. Ich weiß nicht, Entschuldigung. Moment. Bitte, wenn ihr jetzt hier reden wollt, tragt euch in die Seite hier bei Mumble als WM-Wortmeldung ein, damit ich euch rannehmen kann und redet nicht alle einfach so nacheinander irgendwie durcheinander. Dankeschön. Paul als nächstes. Ich finde schon, dass das einen klaren deutschen Bezug hat, ja. Man sollte ja nicht vergessen, und da möchte ich daran erinnern, dass es ja zwei Parteien hier in Deutschland gibt, ne, die das C ganz vorne stehen haben, ne, und eben auch oft mit Papst und so weiter argumentieren, gerade in Bayern und so weiter. Also da etwas zu schreiben, ja, welche Verantwortung man auch hat auf dieser Welt, das würde ich schon sehr begrüßen. Michael? Ja, also ich sehe die Thematik, also insbesondere interessant, sich an den Papst anzuhängen und nicht jetzt an die GroKo-Geschichte, ganz einfach, weil alle wichtigen Blogger sowieso auf dem GroKo-Zeugsel bereits entsprechend gut schreiben, Nachdenkseiten wurden angeführt, also ich glaube, der Bereich ist sehr, sehr gut beackert, aber hier mal einfach ein paar grundsätzliche Gedanken reinzuschreiben, so nach dem Motto, hier läuft einfach offensichtlich was massivst auf dem Ruder, sodass selbst sehr, sehr konservative Elemente wie die katholische Kirche darauf jetzt reagieren. Das sollte man vielleicht nicht unkommentiert lassen. Matthias, bitte. Ja, also Michael, ich stimme dir vollkommen zu, und auch was der Dude gesagt hat, das stimmt, ist absolut richtig. Das ist auch kein Entweder-Oder, Rudi, sondern an sowohl als auch. Die einen können sich um die GroKo kümmern, die anderen kümmern sich halt um einen anderen wichtigen Punkt. Es ist bloß denkbar ungünstig jetzt vor dem Bremer Parteitag, wo wir alle wirklich in den letzten Vorbereitungen sind. Und ich befürchte, dass, oder ich hoffe, dass da eine kleine Gruppe zusammenkommt, die da etwas Vernünftiges dazu verfasst und das dann also dem Redaktionsteam vorschlägt. Also macht da mal hin, aber ich werde keine Zeit haben und ich befürchte viele andere auch nicht, Michael. Naja, also ich habe kein Problem damit, die Hauptredaktion davon zu übernehmen. Ich hätte halt nur einfach gern ein, zwei Leute noch zusätzlich zu mir, um das zu verfassen, um das dann euch über die Mailingliste rumzuschicken, sodass es dann die Leute, die Adminrechte auf dem Blog haben, veröffentlichen können. Das ist ja vielleicht, wenn ich das noch anführen darf, auch nicht so zeitkritisch jetzt, oder? Das geht ja auch nächste Woche noch. Ja, geht prinzipiell schon nächste Woche, aber warum es nicht zeitnah erledigen? Wegen Bremen. Gut, ich bin nicht bei Bremen, deswegen stellt sich die Frage für mich nicht. Ja, nachdem ich auch daheim bleibe, könnte ich mir da auch ein bisschen Zeit nehmen dafür. Das wäre super. Also ich wäre kurz dabei. Wann wäre das denn genau? Wann würdest du da einen Zeitpunkt setzen? Also ich würde es ganz gerne morgen machen. Ja, wann? Der morgige Tag ist 24 Stunden lang. Ja, Nachmittag, früher Nachmittag, irgendwas so 2 Uhr, 3 Uhr. Okay, dann wäre ich dabei. Ja, wäre ich auch. Morgens geht nämlich bei mir nicht, ist verplant. Also 2 Uhr wäre, 2, 3 Uhr wäre okay. Ja, dann mach das doch. Genau. Machst du noch einen Mailinglistenpost wahrscheinlich, ne? Ja, ich verfasse gleich mal eine Mail. Supi. Dann können wir auch schon zu Top 3 kommen. Bitteschön. UFO Flaschenpost. Wer hat das reingestellt? Ich. Weil es ja auch um die Mailingliste geht. Und da stand ja ganz groß drin, TSM Paul, ne, Hack und so weiter, zur Bundesvorstandswahl, was ja jetzt auch gelaufen ist, ja diese Umfrage, die ja ganz klar manipulierbar ist, wenn man eben auf Firefox da geht und den, ich sag mal, auf neutral oder Offline-Basis dann, nicht Offline-Basis, sondern bestimmt konfiguriert, dann kann man ja diese Schranke umgehen, um eben halt mehrmals an dieser Umfrage dran teilzunehmen. Und ich war jetzt doch erstaunt, dass da doch einiges an Diskussionen über die Mailingliste da lief und so weiter. Und da ist eigentlich meine Rückfrage, ob da irgendwelche negativen Ergebnisse sich auch für die AG ergeben hat. Und natürlich auch die Frage, wie steht die AG selbst, AG Geld und Finanzpolitik, zu solchen Manipulationen. Findet ihr das gut, dass dann eben im Vorfeld von einer doch sehr wichtigen Wahl, was ja die AG vielleicht ja auch oder für die AG ja auch wichtig ist, dann eben an Umfrageergebnissen herummanipuliert wird? Ich finde, und da möchte ich ganz ein Meinungsbild einrufen, um zu fragen, wie ist das? Findet ihr das gut oder findet ihr das schlecht, so im Groben gesagt? Rudi, bitte. Ja, mich würde erstmal interessieren, um was für eine komische Umfrage geht's denn überhaupt? Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet hier. Ich kann einen Link da reinstellen in eine Flaschenpost-Umfrage, die ja auch jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl gestellt worden ist. Diese Flaschenpost-Umfrage kann man ja eben über die Flaschenpost-Seite auch abrufen und dementsprechend daran teilnehmen. Also Paul hat es nicht beantwortet, es geht darum, bei der Umfrage die Kandidaten für den Bundesvorstand zu bewerten oder für die schon mal im Vorhinein abzustimmen. Und das hat die Flaschenpost auf ihrer Homepage drauf gemacht und wie schon erwähnt, kann man halt mehrmals abstimmen. Und kurze Nachfrage, kann man da dann zwischenzeitlich auch das Ergebnis sehen? Also so wie das Nein. bei solchen Online-Umfragen bei was weiß ich wo, irgendwelchen Zeitschriften oder so ist, dass man dann sagt, Ergebnis angucken? Nein. Ja, aber Freitag erst, ja, also ganz kurz. Also nein, die Antwort ist nein, Paul. Wo die Frage war, kann man immer das Ergebnis sehen? Nein, kann man genau nicht. Sie soll morgen am Freitag veröffentlicht werden, das Ergebnis. Paul, hör bitte zu. Ja, natürlich soll es morgen veröffentlicht werden. So. Übermorgen. Heute übermorgen, whatever. Was wollte ich sagen? 1, 2, 3, ich wollte sagen, klar, also was man kritisieren kann, ist, dass es halt ja so eine Forumfrage ist, wo man ja so ein Meinungsbild für alle quasi vorgibt, wie die Leute entscheiden könnten Ob das jetzt wichtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ansonsten, klar, kann man es manipulieren. Insofern würde ich dem auch nicht viel Raum beimessen, darüber jetzt irgendwie groß zu reden. Who cares quasi. Als nächstes... Das hat sich ja sehr ausführlich dazu... Paul, bitte Paul, wenn du was sagen willst, melde dich bitte ja, per Wortmeldung links im Chat. Danke. Thomas, bitte. Ich sehe hier irgendwie nicht viel Zusammenhang zur AG, deswegen würde ich das auch nicht unbedingt hier in der Sitzung jetzt diskutieren. Der Meinung möchte ich mich anschließen. Matthias? Nee, Quatsch, vorher ist Jude, glaube ich. Ja, ich muss den Sitzungsleiter rügen, ja, für seine schlechte Wortmeldungsdisziplin. Also ich bin der Einzige, der gerügt wurde, der außerhalb der Wortmeldungsliste geredet hat, obwohl inzwischen jetzt 25 Leute außerhalb der WM-Liste geredet haben. Und deshalb wollte ich Sitzungsleiter werden, ja. Also entweder man macht hier eine WM-Liste oder lässt es bleiben, Wischer. Also das ist undiszipliniert, was hier abläuft. Ja, ich versuche mein Bestes zu geben. Danke fürs Feedback. Möchtest du noch was sagen oder war das dein Kommentar? Du hast mich verstanden. Gut, dann Matthias. Also schließe mich dem Thomas an. Ich fand, also dass es nicht viel mit unserer AG zu tun hat. Ich fand schon interessant, dass der Piratus da doch sehr engagiert in diese Diskussion gegangen ist, um es mal so auszudrücken. Und ja. Und wieso er gerade dann den Paul als Hack vorgeschlagen hat, so massiv. Das kommt er ja zurück, er ist vorhin rausgeflogen, vielleicht sollten wir so lange noch warten, bis er uns wieder hört. Dann kann man ihn ja mal fragen, was er sich dabei gedacht hat und ob er einen Zusammenhang mit der AG hier sieht, weil er hat es ja über die AG-Mailingliste gepostet. Paul, bitte. Ja, genau. Also diese Frage, die gerade Matthias gestellt hat, die finde ich auch interessant, gerade eben auch von Piratus da zu wissen, warum jetzt da mein Name so auftaucht, weil ich diesen Hack nicht initiiert habe. Also ich habe das nicht so programmiert und ich war auch nicht der Initiator dieser Umfrage. Also insofern, ja, und es betrifft eben halt die AG doch dahingehend, dass es eben auf der Mailingliste erschienen ist und da auch in sich eine Diskussion auch mit Markus D. oder Markus da ergeben hat und so. Also insofern ist es ja nicht so ganz aus der Welt griffen. Jo, der Pirat ist... Ja, also ich habe eigentlich keinen direkten Zusammenhang hier zu AG gesehen, außer dass TSM Paul hier teilnimmt und ein Bufo-Kandidat ist und dass das sozusagen meine Heimat-Mailing-List ist, die ich so habe bei den Piraten und das einfach darüber geschrieben habe. Mir ging es hauptsächlich darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es halt Möglichkeiten gibt, solche Umfragen beliebig zu manipulieren. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, warum so eine Umfrage einen Tag vor der eigentlichen Wahl veröffentlicht wird, das Ergebnis. Es steht da so scheinheilig in der Flaschenpost, dass es da darum geht, dass die Leute sich besser vorbereiten können auf solche Kandidaturen, weil sie dann anscheinend irgendein Ranking sehen, was ihnen vielleicht dann die Arbeit leichter macht. Aber dann sollte so ein Ergebnis einen Monat vor dem eigentlichen Wahltermin rauskommen, damit man auch wirklich die Zeit hat, sich um die Leute zu kümmern. Ja, einen Tag vorher macht das keiner mehr und deshalb glaube ich eher, dass eine andere Intention dahinter steckt und ich habe den Verdacht, dass es darum geht, halt die Wahl vorzumanipulieren. Ja, und klar ist es, wenn einer in so einem Ranking da viel bekommt, dass er dann vielleicht auch eine höhere Aufmerksamkeit an diesem Samstag bekommt und ja, und deshalb hatte ich hier einfach mal exemplarisch TSM Paul vorgeschlagen, weil er sicherlich hier kein gutes Standing hat, dass man ihn da einfach mal hochrankt mit einer relativ einfachen Methode. Matthias? Aber dir ist schon aufgefallen, dass diese Diskussion nicht auf deiner Heimat-Mailingliste dann sich entwickelt hat, sondern ganz woanders, wie der Paul ja beschrieben hat. Nö, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich kenne nur die Mails, die ich auf der Mailingliste Geldordnung gesehen habe. Naja, da waren doch sehr viele Leute, die dann das zurückgewiesen haben. Ich habe da die eine oder andere Mail gelesen, jetzt nicht im Detail, die das zurückgewiesen haben und die von einem Vertrauen gegenüber den Piraten gesprochen haben, dass das also ein Indikator gewesen wäre, dass die das eben nicht machen, obwohl es möglich ist und. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu tief da reingehen. Also es ist schon eine größere Diskussion daraus geworden, bloß nicht auf unserer Mailingliste. Ja, auf welcher Mailingliste denn? Sag mir doch mal wo, weil ich kenne das nur aus meiner Mailingliste hier aus der Geldordnung. Sag mal, wo. Paul, kannst du mir unten helfen, wo das stand? Du hast da wahrscheinlich mehr drüber gelesen. Ich habe das nur rudimentär mitbekommen. Nö, ich beziehe mich jetzt nur auch nur eben halt auf unsere Mailingliste und so weiter und auch die Antworten, die Markus geschrieben hat, Hetty und so weiter, und ich denke schon, dass das eine gewisse Runde gemacht hat. Ja, aber die waren alle bei uns. Alles, auf was ihr euch beruft jetzt, oder wie? Nein, ich habe jetzt nur eine Frage, eine simple Frage gestellt, ob es irgendwo die AG betrifft, weil es eben auch ein AG-Thema jetzt wurde durch diese Mailingliste, durch unsere eigene Mailingliste und so weiter, ne, und es öffentlich diskutiert wurde, ja. Und ich denke mal, dass auch Leute auch die Mailingliste abonniert haben, die jetzt nicht unbedingt immer hier in unserer AG-Geldordnung sind, sondern irgendwo anders her. Auch existieren. Also insofern sollte man jetzt nicht sagen, oh, hier, das ist eine geschlossene Gesellschaft und das geht nicht jetzt darüber hinaus. Ja, also insofern kann ich mir denken, dass das eben auch irgendwo anders auch die Runde machen könnte. Alles nur Spekulation. Wie gesagt, mir geht es auch um das, darum habe ich jetzt als einberufen. Also ich weiß nur, dass hier auf dem Mumble-Server gegen TSM-Paul, wenn er nicht da ist, auch massiv sozusagen intrigiert wird. Ich kenne das von mir selber auch. Das ist aber gerade nicht das Thema, Dude. Erstens ist es nicht das Thema, und zweitens ist es auch nicht wahr. Nämlich diesen Hack, der hier beschrieben wird, der ist hier im Mumble irgendwie tief nachts irgendwann mal uns aufgefallen, und dann fanden wir es sehr lustig, wie beliebig man da abstimmen kann. Ja, und schön. Da haben wir uns natürlich exemplarisch TSM Paul vorgestellt, dass er wirklich da die absolute Mehrheit im Ergebnis hat, und haben uns scheckig gelacht, und da ist das alles her. Ich wollte nicht lange labern wie andere 8 Minuten labern, sondern nur kurz sagen, dass TSM Paul hier tatsächlich von sozusagen höher gestellten Piraten, oder wie man das nennen will, ja, gemobbt wird, kann man sagen. Und insofern finde ich das wiederum gut, einfach nur mal. Also ich habe selber mitgekriegt, dass gegen TSM Paul gemobbt wird, und deshalb finde ich schon mal unterstützenswert. Genauso wie gegen mich gemobbt wird mit dem Vorwurf des Antisemitismus. Ja. Und das ist, glaube ich, immer politisch wirksam, wenn gemobbte Leute nochmal exponiert werden oder hochgepusht werden. Denn offensichtlich gibt es hier hinter dem Rücken von Leuten Kisten, die laufen, auf der Schiene des Antisemitismus in meinem Fall. TSM Paul gibt es irgendwelche anderen und nicht nachvollziehbaren Vorwürfe, genauso wie der Antisemitismus gegen mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Das hast du jetzt 4-mal gesagt, du wolltest dich kurz halten. Und deshalb unterstütze ich TSM Paul. Das ist offensichtlich eine Person, die wahrgenommen wird, die als Ziel, also es gibt ein Targeting gegen TSM Paul, der ist anscheinend unbequem. Ja, das finde ich gut. Wer unbequem ist, ist für mich politisch gut. Ja gut. Paul, was möchtest du jetzt irgendwie noch darüber diskutieren? Was möchtest du tun zu dem Thema jetzt? Ein Meinungsbild würde ich ganz gerne klassisch jetzt einholen. Also ich will jetzt hier auch keine großen Emotionen jetzt hochfahren und so. Also ich gehe da auch kompatibel, was Dude jetzt gerade sagte. Ja, also insofern finde ich das auch erstaunenswert. Ich habe ja auch einige Meinungen so auch im Vorfeld abgehört, eben im Mumble und so weiter, dass da doch einige dann sagen, bloß nicht, dass es jetzt wieder kommt, dass er wieder 5.3% oder mehr bekommt bei der nächsten Wahl. Und außerdem sind ja, ich habe ja auch auf der Mailingliste hier auch gerade ein Statement losgelassen und so weiter, um auch darauf hinzuweisen, dass mir ja auch Fragen gestellt wurden vor dem Flaschenpost-Interview, die ich auch bemerkenswert fand, wo von Themen abgelenkt werden, wo ich eigentlich reingehen möchte und so weiter. Ne, wenn es da eben halt zu Vorstellungen des Kandidaten kommt und so weiter. Also einige wollen wohl wahrscheinlich nicht haben, dass ich zum Beispiel das Thema soziale Gerechtigkeit und so weiter aufs Tapet nehme oder AG, was eben halt auch geldliche Gerechtigkeit betrifft, ne, zum Beispiel Managergehälter, die Schweizer Wahlen waren ja jetzt, ne, und da bemerkenswert 34,7% sagten ja, so ein 1:12 Schema, also ein Manager darf nicht 12 mal mehr nehmen. Kannst du Samstag allen erzählen, das ist jetzt vorbereiten. Also Wahlkampfrede, ja, aber jetzt bitte nicht. Du möchtest ein Meinungsbild haben, dann machen wir das bitte schnell. Es ist in Zeile 74, 75. Dürft ihr euch jetzt beteiligen. Ich gebe euch dafür eine Minute Zeit. Bitteschön. Ich verstehe das Meinungsbild nicht. Das ist etwas undeutlich tatsächlich. Ja, es ist Sehr kurz, extrem knappe Frage und es ist schwer, den Gegenstand zu begreifen hier. Es geht um die um Prognosen, ne? Ob das heißt, Prognose ja. Prognose ja, steht ja auch dann nach dem Komma, auch wenn Umfrage manipuliert wurde, ja. Also insofern, aber wenn ihr eine bessere Formulierung habt, meinetwegen. Was heißt denn Prognose? Was meinst du mit Prognose? Welche Prognose? Eine Wahlkampfprognose, ne? So, ich kann es ja nochmal verifizieren da oben. Du meinst das Abstimmungsergebnis von der Umfrage? Und warum soll man da zu ja sagen, das ist da oder ist nicht da? Also veröffentlichte Prognose. Also was stimme ich dazu, wenn ich jetzt ja nehme? Was ist meine Aussage, die ich dann treffe? Ja, man wendet sich. Dass du dann auch sagst, okay, mir ist egal, welche Prognosen zu Wahlkämpfen existieren, auch wenn sie manipuliert worden sind, das findest du dann auch okay. Und bei Nein sagst du, nee, Prognosen sollten möglichst nicht manipuliert sein. Also ich finde, das ist eine klare Formulierung. Also du fragst, ob eine Prognose manipuliert werden darf oder nicht. Ja, es geht ja, genau. Ja, es geht praktisch um den Missbrauch von parteiinternen Medien wie Flaschenpost oder anderen vielgelesenen parteiinternen Medien. Sozusagen, man macht eine Prognose oder eine anscheinend neutrale Datenerhebung oder Meinungsbild, was aber manipuliert wird. Also es ist schon ein kritischer Punkt. Also. Okay, gibt es noch Leute, die noch abstimmen wollen? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Rudi hat auch noch ein Meinungsbild eingestellt. Könnt ihr auch noch teilnehmen in Zeile 79 oder 78 bis 80, bitteschön. In der Wartezeit nur deine Info oben gibt Arne der Europameute einen Wirtschaftseinlauf. Jo. Noch 10 Sekunden zur Möglichkeit, bei den Meinungsbildern mitzumachen. Ich sag mal so, wenn man den USA einen Einlauf verpassen wollte, müsste man den Schlauch in Washington DC reinstecken. Thema verfehlt, gut. Supi, ich teile mit, dass ich jetzt die Meinungsbilder hier schließe. Den Meinungsbildstellern können ihr Ergebnis ablesen. Und dann kommen wir zum Top Sonstiges. Michael, glaube ich. AMT? Ja, ich bin da. Moment, eine Sekunde. Warte noch, Jude, möchtest du noch was sagen zu dem vorigen Topic, oder? Nee, zu Allgemeines. Ich habe WM geschrieben. Was ist bei dir? Zu was möchtest du etwas sagen? Bitte drücke dich klar aus. Ja, zur Finanzpolitik halt. Also möchtest du ein neues Top machen? Dann mach bitte ein neues Top. Ist das Top Allgemeines oder was? Ja, wir sind jetzt beim Top Sonstiges und ich hätte jetzt den ersten, der da was reingeschrieben hat. Zombie-Banken. Wie gut sind die deutschen Banken aufgestellt, der das reingestellt hat, gebeten, dieses vorzutragen? Wenn sich keiner meldet, dann der nächste bitte, nämlich Matthias, der jetzt auch schon weg ist. Also Matthias macht über die Mailingliste eine Abfrage, wer aktiv in welcher Form auch immer in der AG weiter teilnimmt. Und mal so, dazu eröffnet ein Pad und da könnt ihr euch dann einschreiben, damit man mal so einen Überblick bekommt, wer denn hier noch interessiert ist und so weiter. Dann ist der nächste Punkt Planung, Podiumsdiskussion und Orbicon. Wer hat das eingestellt? Ja, das war von mir. Es sind allerdings wieder zwei Wortmeldungen da, die kann man auch vorne dran nehmen. Ja, ich gehe das jetzt hier durch. Oder wollte jemand, Axel, wolltest du was zu den Punkten gerade sagen? Ja, ja das war gerade erst am Lesen. Zu den Zombie-Banken. und wo schlummern die Risiken? Also die Risiken bei einer Bank, wie allgemein, schlummern immer auf der Vermögensseite. Und woanders können sie gar nicht sein. Und die Vermögensseite einer Person, einer Firma, einer juristischen Person oder einer Bank, die ist zu betrachten. Und an der Stelle muss man halt gucken, welche Vermögenswerte taugen was und welche Vermögenswerte taugen nichts. Und die Risiken sind dort, wo die Vermögenswerte sind, die man erstmal in die Grobkategorie taugen nichts oder taugen wenig oder taugen nichts eingestuft hat. Möchte jemand dazu auch noch etwas sagen oder soll Thomas seinen Top sagen? Also möchte jemand noch was sagen, damit er jetzt? Dann Thomas bitte. Ja, meine Frage war, was der Planungsstand ist bezüglich Podiumsdiskussionen in Zukunft und der nächsten Euvicon. Allerdings macht es wahrscheinlich gerade nicht so viel Sinn, wenn der Matthias nicht da ist. Vermute ich auch, ja. Naja, gut, ist auch nicht so wichtig. Dann ist der nächste Punkt Wiederbelebung, gesellschaftliche Vision. Wer hat das reingestellt? Das war ich. Genau, ich hatte mir ja vor einiger Zeit schon mal Gedanken gemacht, die Idee von Robert Stein-Holzheim aufzugreifen, der im Prinzip eine Gesamtvision für die Piraten jetzt mal versucht hat zu formulieren. Da habe ich ihm auch dabei geholfen, das ins Englische zu übertragen. Das beim BPT sollte das tatsächlich diskutiert werden, es auch in englischer Sprache vorliegt, sodass auch die Piraten international unserer Diskussion folgen können oder zumindest mal die Basis der Diskussion für die Vision mitverfolgen können. Und das hätte ich ganz gerne für den Bereich Wirtschaft, Finanzen und Geldordnung gemacht, denn ich glaube, dass der Schlüsselsatz, der bei ihm im ersten Absatz auftaucht, es gibt eine überraschend große Übereinstimmung der Interessen der meisten Menschen auf diesem Planeten, was die wichtigsten Bereiche des Lebens angeht. Und ich glaube, dass dieser Konsens tatsächlich real existiert, dass es allerdings nicht so einfach ist, den tatsächlich zu formulieren, insbesondere in Gebieten, die jetzt so komplex sind wie Wirtschaft. Allerdings glaube ich, dass die Grundlagen, also die Grunddiskussionen darüber, wie das aufgebaut sein sollte, dass man sich darüber recht gut einigen könnte und quasi so eine Vision, so ein Zukunftsbild hinzustellen, da möchten wir hinarbeiten, dass das durchaus sehr, sehr inspirierend wirken kann, auch im Sinne von, wir bringen andere Parteien in den Zugzwang, hier sich ebenfalls mit der Thematik zu beschäftigen. Und was möchtest du jetzt genau? Ich möchte im Prinzip bloß ankündigen, dass ich das gerne mit ein paar Leute ausarbeiten möchte. Es ist von der Webseite, die ich reingestellt habe, das Wiki, das ist noch, wie gesagt, ist noch ein absolutes Gerüst. Ich habe jetzt da auch eine Zeit lang nicht mehr dran gearbeitet, aber das ist eigentlich da ein Projekt, dem ich mich gerne widmen möchte. Und da wollte ich fragen, wer Interesse hätte mitzuarbeiten. Und ich würde vorschlagen, dass wir das dann nach dem Bundesparteitag angehen, weil jetzt im Vorfeld, glaube ich, ist es zu stressig. Das ist eigentlich bloß eine Ankündigung sozusagen. Und ein Meinungsbild, ist das sinnvoll? Zwei Meinungsbilder hätte ich gern. A, ist es sinnvoll, das zu machen? Und wenn ja, und wer möchte sich melden? Möchtest du dich schriftlich oder sollen sich die Leute jetzt hier melden? Also jetzt hier einfach mal vielleicht Audio-Feedback und ansonsten, ich brauche es jetzt gerade noch nicht schriftlich, ne? Also ich bin dabei. Ich bin der Meinung, das kann man sogar zunächst noch allgemeiner formulieren, bevor man das in etwas Details macht, aber wenn es soweit ist, Bescheid sagen, per Mail, wie auch immer, oder ich krieg's anders mit, an dem Punkt bin ich ganz sicher dabei, weil hier sind wir endlich an dem Kern, den ich schon lange von der Piratenpartei erwarte. Danke dir. Sonst noch jemand was dazu? Ja, also ich finde es auch klasse, ob ich dich jetzt direkt unterstützen kann, vielleicht ab nächstem Jahr, wenn es noch so lang dauert, grundsätzlich sehr wichtig. Also das ist ja nicht das, was den Piraten wirklich fehlt, mal auch Visionen aufzutun und sich was zu trauen. Und das vermisse ich auch. Also hoffe ich. War ein bisschen abgehakt, aber haben gerade noch so verstanden, glaube ich. habe mich auch zu Wort gemeldet. Dazu, ja, bitte. Ja, also ich gehe mal davon aus, ich war oben gerade in der Koordinatorenkonferenz, aber da ist den Link da betrifft mit Vision, Piratenpartei und so weiter oder gesellschaftliche Vision. Ja, also ich wäre auch auf alle Fälle dabei, weil ich das ja auch für meine eigenen Ideen auch verwenden möchte. Okay. Wenn es dann dazu erstmal soweit ist, dann wäre der nächste Punkt EU-Fördermittelpolitik, bitte. Ja, ich hab mal den Link dazu reingestellt. Es ist eine tagesaktuelle, das WM muss man wahrscheinlich löschen. Warte mal. So, kann man darunter auch. Da habt ihr jetzt den sauberen Link. Tagesaktuell. Meldung von Agence France-Presse, der französischen staatlichen Nachrichtenagentur, von dem Sozialisten Hollande geleitet offensichtlich. Es geht darum, dass Europa, das ja bekanntlich einen Ölboykott gegen Iran fährt, inzwischen auch, was die Beantragung oder was die Vergabe von Fördermitteln an israelische Forschungsinstitute angeht, Restriktionen auferlegt hat. Explizit hat sich Europa, also Brüssel, geeinigt mit Tel Aviv dahingehend, dass wenn Europa, also der ich und du, normale Steuerzahler in Europa, Gelder nach Israel vergeben, dass dort das nicht in den besetzten Gebieten landen kann. Das heißt in den Golanhöhen, im Westjordanland, im Gazastreifen oder anderen, im libanesischen in der demilitarisierten Zone des Libanon, die mal quasi zum Staatsgebiet oder quasi annektiert wurde. Und das ist offizielle Politik der EU, Israel zu sanktionieren, dass sie europäische Gelder, die von jungen Europäern erarbeitet werden und nicht von irgendwelchen alten Generationen, dass dort sozusagen politische Bedingungen daran geknüpft sind, dass sie das nicht in den besetzten Gebieten, das Westjordanland und andere palästinensische Gebiete, verwenden, um dort ihre Kolonialpolitik und ihre rassistische Staatspolitik ausüben können, sondern das dürfen sie nur im Kerngebiet Israel, was von der UNO damals durch den Teilungsplan von 48 zugestanden wurde. Und das heißt, Europa fährt im Moment eine Finanzpolitik gegen Israel, die eine Kolonialisierung des Westjordanlandes und so weiter eben halt gerade ausschließt und auch der Golanhöhen, die zu Syrien gehören eigentlich. Rudi, bitte. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig. Dass du fingst damit an, bekanntermaßen, und da hört es bei mir schon auf. Mir ist es nicht bekannt, vielleicht hast du irgendwo einen Link, einen Gesetzestext oder so, wie die EU beschlossen hat, dort irgendwas zu machen, keine Ahnung. Aber nachdem du dann halt so lange geredet hast, kam mir irgendwann in den Sinn zu beantragen, diese Diskussion vielleicht nach der Sitzung weiterzuführen. Das ist die Pressemeldung von Agence France-Presse, das gibt es auch auf Spiegel Online, das ist Nachrichtenlage, mein lieber Freund. Ich, das ist keine Spinnerei oder so, das ist einfach eine tagesaktuelle Beschlussfassung der EU. Israel zu sanktionieren und europäische Fördermittel gehen nicht in die Golanhöhen oder in das Westjordanland, sondern nur nach Kern Israel, ja, nach dem Teilungsplan von 48. Ja. Ich verstehe nicht genau, was du daran diskutieren möchtest, ob das eine gute Idee von Seiten der EU ist oder ob man das verurteilen soll oder was genau ist deine Fragestellung? Ja, es ist eine tagesaktuelle Entwicklung der Finanzpolitik der EU, die ja die schon auch jahrelang umkämpft war. Das ist sozusagen quasi ein heikles Thema auch. Ne? Und hat sich jetzt hat es hier diesen Abschluss gegeben, wahrscheinlich synchron zu der Frage, ob der Iran weiter, ob es den Krieg gegen den Iran geben soll. Und so weiter, nicht? Und also es ist europaweit wirksame finanzpolitische Maßnahme, die gegen Israel gerichtet ist. Rudi? Ja, ich danke für den Hinweis, Jut, und würde sonst das Ende der Sitzung beantragen. Ja, gibt es da Widerrede? Möchte noch jemand etwas anderes sagen oder ähnliches? Sowie, dann beende ich die Sitzung um 21.23 Uhr. Vielen Dank für die Mitarbeit und bis nächste Woche. Tschüss.